Laibach aus Slowenien ist eine Band, die polarisiert. Laibach spielt mit Symbolen und Zeichen aus totalitären Ideologien. Das zieht sich durch ihre Musik und durch ihre Bildsprache. Und das hat Geist. Als Teil des Künstlerkollektivs Neue Slowenische Kunst, gegründet 1980 im Jugoslawien unter Diktator Tito, hat die Band nämlich immer einen sehr komplexen Grundgedanken verfolgt, nämlich, dass man militärische Traumata durch totalitäre Staaten nur bekämpfen kann, indem man sie selbst abbildet. Ausgerechnet Laibach ist nun die erste westliche Band, die in Nordkorea auftritt, heute und morgen. Und wir fragen uns jetzt im Kompressor erstmal, wie diese Verbindung zwischen Laibach und Pyongyang überhaupt zustande gekommen ist und organisiert werden konnte. Uwe Schmelter war Regionalleiter der Goethe-Institute in Ostasien. In Pyongyang hat er den Goethe-Lesesaal ins Leben gerufen und er hat bis heute beste Kontakte zur nordkoreanischen Botschaft, berät dort auch in Kulturfragen. Tag, Herr Schmelter. Grüße, Herr Grampes. Erstmal rein technisch-organisatorisch. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie kommt Laibach nach Pyongyang? Also um banal drauf zu antworten, mit dem Flieger. Aber da braucht es einige Vorarbeit und soweit wir wissen, hat die Einladung an die Gruppe Laibach das Komitee für kulturelle Beziehungen mit dem Ausland ausgesprochen. Eine sehr aktive Institution, die man sich ein klein wenig vorstellen darf, wie, ich sag mal, die Kultur- und Medienabteilung unseres Auswärtigen Amtes, also ist ein Teil des Außenministeriums in Nordkorea. Und diese Institution, dieses Kulturkomitee, hat sich in den vergangenen 5 bis 10 Jahren auch für uns als ein sehr verlässlicher und für das Umfeld Nordkorea durchaus auch progressiver Veranstaltungspartner entpuppt und für uns? Erwiesen. Für uns, für Deutsche. Wir haben ja schon 1999, 2000 begonnen, den kulturellen Austausch und die Zusammenarbeit mit Nordkorea, damals noch vom Goethe-Institut in Seoul aus. Wie kompliziert ist denn jetzt die Genese konkret hier gewesen? Wie kompliziert genau sie war, weiß ich in diesem Fall nicht, weil ich habe diesen Fall nicht bearbeitet. Der Organisator ist ein Norweger, ein norwegischer Filmemacher, Morten Travik, den ich auch ganz gut kenne. Und er hat wohl den Anstoß geliefert, diese Gruppe einzuladen und anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung Koreas von japanischen kolonialen Joch, wie es heißt, hat man sich entschlossen, diese Gruppe einzuladen und nach Pyongyang zu bringen. Und wie man sieht, hat das auch funktioniert. Das erste Konzert hat soeben stattgefunden. Wer waren die konkreten Ansprechpartner auf der anderen Seite, also in Nordkorea? Mit Sicherheit das Komitee für kulturelle Beziehungen mit dem Ausland, eine Arbeitseinheit des nordkoreanischen Außenministeriums. Gibt es da auch so eine konkrete Person, die eine größere Rolle spielt? Ja, da gibt es einen Chairman und eine Chairwoman. Beide kennen wir sehr gut, vor allem eng mit Deutschland liiert und in einer guten Zusammenarbeit, übrigens auch mit Südkorea vor dem Hintergrund des sogenannten Trostfrauen-Thematik, aber auch des Roten Kreuzes, der Zusammenarbeit des nord- und südkoreanischen Roten Kreuzes, ist Frau Hong Song-ok, die auch ein hohes Mitglied des Politbüros ist. Herr Schmetter, wieso denn gerade Laibach als erste Band aus dem Westen in Nordkorea? Was meinen Sie? Ja, das ist eine gute Frage, nicht? Die muss man sich auch stellen. Sie haben ja schon in Ihrer Anmoderation sehr präzise Laibach eingeordnet. Warum gerade eine solche Band? Morten Travik musste ja wohl auch dem Kulturkomitee versichern, dass die Gruppe sich anständig benimmt, was immer das heißen soll. Arbeiten sie gegen totalitäre Regime, also sie arbeiten mit Symbolen von totalitären Regimen. Die Meinungen gehen da kontrovers auseinander über diese Gruppe. Und man muss sehen, was Laibach jetzt abgeliefert hat. Ich bin gespannt auf den ersten Bericht, der eigentlich auch minütlich eintreffen müsste. Die Frage, die man sich stellen muss, warum lädt ein System wie Nordkorea eine solche Band gerade ein? Man hätte sich auch unverfänglichere einladen können. Was meinen Sie denn? Ich glaube, dass Nordkorea, ähnlich wie im Fall des Basketballspielers Dennis Rodman, der ja auch eine etwas kontroverse Figur war, um es vorsichtig auszudrücken, dass man hier einfach auch einen Coup in Richtung Außenwirkung landen wollte. Seht her, wir laden selbst solche bei euch kontrovers diskutierten Gruppen ein. Wir haben kein Problem damit. Und ich vermute mal, das ist der eigentliche Hintergrund, warum es dazu kam. Laibach in Nordkorea und was dahinter steckt. Wir sprechen mit Uwe Schmäter gleich weiter. Und vorher hören wir jetzt noch Laibach mit The Whistleblowers. We rise, we grow. We walk and we stand tall. We never fall. As weak as the sky, as far as the dawn. We walk and we do not fall. We sleep, we dream. With no time in between. We never stop. Whistling or chanting the heat of the night. We sing, the spirit is clean. From north and south, we come from east and west. Laibach, The Whistleblowers. Wer Snowden dahinter vermutet, der kann es vermuten, aber auch nicht mehr. Das wäre zu einfach. Und Laibach ist nie einfach, sondern sehr mehrdeutig im Spiel mit politischer Sprache, Bildern und Symbolen. Als erste Band aus dem Westen spielt Laibach heute und morgen in Nordkorea. Das Konzert heute müsste eigentlich längst gelaufen sein. Aber wie es immer so ist mit Informationen aus Nordkorea, so schnell kommt nichts raus. Deswegen haben wir Uwe Schmäter eingeladen, der als ehemaliger Goethe-Institutsleiter bis heute beste Kontakte nach Nordkorea hat und der uns jetzt gerne erklären darf, wie wir uns denn überhaupt ein nordkoreanisches Kulturevent vorstellen dürfen. Herr Schmäter, das Laibach-Konzert sollte ja ursprünglich im May Day Stadion stattfinden, wo über 100.000 Leute reinpassen. Jetzt hat es ja stattgefunden, offensichtlich im Ponghwa-Theater, in das 1.000 Leute passen. Wie können wir uns das da vorstellen? Also das Ponghwa-Theater ist ein neues Theater. Es liegt nicht wirklich im Zentrum, ist auch nicht außerhalb. Ein sehr modernes, sehr schickes Theater mit im dortigen Stil eingerichtet. Das fasst so ungefähr 2.000 bis 3.000 Leute. Ach, doch ein paar mehr. Okay. Doch ein paar mehr. Die Tausender-Grenze war eigentlich erreicht mit dem ursprünglich auch oft über die Website von Laibach vermittelten Veranstaltungsort, nämlich dem Saal der Musikhochschule in Pyongyang, auch einem alten und hervorragenden Partner unserer Zusammenarbeit, der deutschen Zusammenarbeit mit Nordkorea. Das hat sich wohl geändert. Wir haben heute Nachmittag von einem Mitarbeiter unserer Botschaft gehört. Er ist auf dem Weg ins Ponghwa-Theater, also hat man das wohl kurzfristig verlegt. Das ist schon interessant, also man ist doch an einem Ort interessiert, an dem bedeutend mehr Leute hinkommen können, als in dem vergleichsweise deutlich kleineren Saal der vorzüglichen Musikhochschule in Pyongyang. Naja, aber 100.000 Leute sind es eben auch nicht, ne? Also es bleibt schon in der Nische. Ja, das halte ich auch für extrem. Also ich vermute mal, selbst in Nordkorea kriegen sie keine 100.000 Leute für ein Rockkonzert ins Stadion, außer man schickt sie dorthin. Wie können wir uns das denn vor Ort vorstellen? Wie sieht das aus? Was jetzt genau? Der Veranstaltungsort. Dieses Ponghwa-Theater. Mhm. Ja, ich sagte schon, ist ungefähr vor viereinhalb Jahren ist es eingerichtet worden. Es ist ein ganz neuer Bau, ein Mehrzweckbau, sowohl für Filmveranstaltungen, also sowohl die Eröffnung wie auch die Schlusszeremonie des biennalen internationalen Filmfestivals in Pyongyang findet seitdem regelmäßig dort statt. Ein sehr schöner Saal, technisch cutting edge, vom Feinsten, vom Besten. Und dort finden Konzerte statt, große Filmveranstaltungen, große Feierlichkeiten und, wie man sieht, jetzt offensichtlich auch Laibach-Konzerte. Kommt da nur ausgewähltes Publikum rein oder wie funktioniert das? Früher war das so, ja. Inzwischen ist zumindest bei Großveranstaltungen ganz offensichtlich, dass auch ganz normales Volk dort hinkommt. Inzwischen gibt es allerdings auch bei solchen Veranstaltungen Eintrittspreise. Früher war alles frei und umsonst. Heute zahlt man ein moderates Eintrittsgeld, was kein Hindernis ist, dass die Säle bei solchen Veranstaltungen brechend voll sind. Wie können wir uns das denn stimmungsmäßig vorstellen? Ach Gott. Euphorisch, eher gedämpft? Ja, also es ist ein sehr diszipliniertes Publikum. Also ich spreche jetzt mal vom Klass. Das hatte ich befürchtet. Ich wollte durchaus einen Vergleich zu unserem Klassik-Konzertpublikum ziehen, die auch relativ diszipliniert sind. Man ist still, man ist ruhig, man isst nicht im Saal. Gehen Sie mal nach China, da werden die Hähnchen während Schuberts Unvollendeter gegessen. Das ist im Publikum, nicht im Orchester. Also das ist in Nordkorea anders. Die Leute sind sich sehr bewusst, dass es etwas Besonderes ist, wenn Ausländer dort ein großes Konzert oder einen großen Auftritt haben. Man ist sehr ruhig, man hat bis hin zu Standing Ovation, Bravo-Rufe, wenn sie die Leute wirklich mitgenommen haben. Also das Publikum ist eigentlich ein ganz normal bewegtes bis begeistertes. Naja, gerade haben Sie gesagt, vergleichbar hier mit dem Klassikpublikum. Ja. Also da, das heißt, die nicken mal freundlich, auch zu Laibach, ja? Ja, aber bei uns können sie ja dann auch schon doch vehementen Applaus ernten, nicht? Und Bravo-Rufe, also das gibt's dann auch schon. Ich wollte mit diszipliniert nur ausdrücken, dass es also jetzt nicht ein lautes oder hustendes oder wie essen und trinkendes Publikum während solcher Konzerte ist. Also das ist durchaus vergleichbar mit uns, wie in Japan übrigens auch, wie in Südkorea auch. Ne? Wenn ein Klassikkonzert zum Beispiel, das ist etwas Besonderes, da zieht man sich besonders an und verhält sich einfach auch still und ruhig bis hin zu nachher Begeisterungsstürmen. Die gibt es dort wie überall auf der Welt auch. Wenn wir jetzt noch mal abschließend auf Laibach kommen, können wir diese Konzerte eigentlich mehr als Geste nach innen oder nach außen verstehen? Sie vermuten ja auch einen gewissen PR-Sinn dahinter. Ich glaube, es ist eine, zumindest aus nordkoreanischer Sicht, gesunde Mischung von beidem. Natürlich haben solche Veranstaltungen Innenwirkungen. Ich erwähnte vorhin Dennis Rodman, der vielleicht als Person gar nicht mal so viel Staub aufwirbelte dort, aber diese Basketballspielserie, dieses Turnier, was er dann organisiert hat, USA gegen nordkoreanische Mannschaften, ähnlich wie Nixon damals die Ping-Pong-Policy eingeleitet hat, sprach man jetzt von einer Basketball-Policy. Und es ist eine Innenwirkung vorhanden, aber ich bin davon überzeugt, die eigentliche Wirkung für die nordkoreanischen Veranstalter ist eine Außenwirkung und für den Organisator, den Norweger Morten Travik, ist es natürlich eine willkommene Gelegenheit, er ist ja von Hause aus Filmemacher, einfach einen guten, hoffentlich einen guten Film über dieses Gastspiel in Nordkorea zu machen. Uwe Schmelter über Laibach und Kultur in Nordkorea. Besten Dank.